eine dunkle, fremde Macht. Mit aller Gewalt hält sie uns gefangen in dieser langen Nacht. Eine Nacht, die nie zu enden scheint, alles Gute scheint verloren. Erst wenn wir die Schatten brechen, wird unser Reich wieder geboren. Freiheit, die in der Zukunft liegt. Noch habe ich die Hoffnung, dass sich unser Volk wieder erhebt. Wir wollen nicht ins Verderben, wir wollen nur unser Recht. Das Heimatland unserer Väter und dass hier endlich die